jeden Tag ruft die Pflicht erneut, schon seit ich denken kann. Warum sieht niemand ein? Ich wär lieber ein einfacher Mann. Dann könnt ich segeln, wohin ich will. Der Wind führt mich weit fort. Ein Leben ohne Zwang, weit weg von diesem Ort. Vielleicht kriegt mein Leben dann endlich Sinn. Ich entdeck auf einmal, wer ich wirklich bin. Dann muss ich nicht länger schweigen oder vor den Pflichten mich verneigen. Ich kann nur hoffen, dass irgendwann ich dann auch ich selbst sein kann. Irgendwann werde ich König sein, der Weg ist mir bestimmt. Warum macht mir das Angst und alles in mir zerrinnt? Irgendwo sein, ganz weit weg, wo mich niemand kennt. Vielleicht sieht dann irgendwer, welches Geheimnis in mir brennt. Vielleicht wird mein Leben dann endlich Sinn. Ich entdeck auf einmal, wer ich wirklich bin. Dann muss ich nicht länger schweigen oder vor den Pflichten mich verneigen. Ich kann nur hoffen, dass irgendwann ich dann auch ich selbst sein kann. Wenn Sterne strahlen können, warum kann ich das nicht? Ich würde alles dafür geben, nur einmal einen Tag so zu leben. Vielleicht wird mein Leben dann endlich Sinn. Ich entdeck auf einmal, wer ich wirklich bin. Dann muss ich nicht länger schweigen oder vor den Pflichten mich verneigen. Ich kann nur hoffen, dass irgendwann